ging langsam auf die alte Eiche zu. Ganz nah, sodass sie den Duft der Rinde riechen konnte. Sie schloss die Augen, breitete ihre Arme aus und umarmte den Baumstamm, soweit es ging. Dann lehnte sie vorsichtig ihre Stirn an den Stamm. Minuten vergingen, ohne dass etwas passierte. Und dann hörte sie eine Stimme. Ivy. Ivy. Ivy durchzuckte es. Hat sie eben tatsächlich etwas gehört? Es ist gut, dass du da bist. Ivy versucht ruhig zu bleiben. Nicht analysieren, schießt es ihr in den Kopf. Vertraue auf das, was gesagt wird. Ich grüße dich, Bruder Baum. Das Wasser, es ist schlecht. Es tut weh. Ich will helfen. Öffne dein inneres Auge und sieh. Mit einem Mal empfängt Ivy in ihrem Kopf Bilder. Es ist wie ein Film. Männer tragen Plastikeimer, waschen Plastikwannen im Fluss aus. Einer hat eine Zigarette zwischen den Lippen. Der Fluss färbt sich rot. Der ganze Wald ist auf einmal rot. Die Männer tragen schwarze Lederjacken. Plötzlich ein Feuer. Papier windet sich in Flammen. Es sind Geldscheine. Sie hört das Lachen der Männer. Sie stehen am Bauwagen. Einer war einkaufen. Er packt eine Tüte aus. Ivy sieht einen alten Jeep, olivgrün, XB199. Einer der Männer trägt eine Brille. Plötzlich reißt der Film ab.